driving me insane. And what's wrong with me? I'm a juvenile machine. I'd be such a man if I could get a lane. And it's so der Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu lauschen. Bei Radio Koax in Halle und Radio T in Chemnitz, da läuft der Sunday Service als Austauschsendung, das heißt, da läuft es ein paar Tage später, aber ja nicht weniger aktuell die Musik, die ja meistens sowieso zeitlos ist. Wie gerade eben gehört, Bored to Nothing, eine Band aus Melbourne, aus Australien, um einen gewissen Fergus Miller. Die haben gerade auch vor kurzem ihr Debütalbum veröffentlicht. Bored Nothing heißt es, einfach nur ein bisschen DIY-Songwriting, welches sehr an Elliot Smith zum Beispiel erinnert von der Art her. Und der Track gerade eben hieß, ich muss aber nachschauen, Shit for Brains, genau. Mit den Konzerttipps warten wir noch eine Weile, weil es noch ein bisschen, weil nicht so viele Konzerte sind diese Woche. Deshalb einfach noch mal ein bisschen mehr Musik, in diesem Fall auch wieder aus Australien mit Flume. Das ist Harry Stratton, der hat sein Debütalbum Flume auch schon im letzten Jahr veröffentlicht, wurde aber hier in Europa dann erst im Februar rausgebracht. Und hier sein ziemlich guter Track Left Alone. Oh, Das war eine Flume mit ihrem Track Left Alone. Elektronische Beats aus Australien und auch elektronisch geht's weiter, aber diesmal dann aus Berlin. The Das, dazwischen noch ein Schrägstrich, sind zwei Boys aus der Hauptstadt. Der eine Fabian Fenk, Mann von Bodybill, der andere Anton Feist. Ist mir jetzt ja noch nicht über den Weg gelaufen, aber die haben eine EP rausgebracht, auch schon vor einigen Wochen. Speak Your Mind, Speak. Und da sind fünf ganz luftige, lustige Tracks drauf. Hier kommen sie mit Colin. I've been pretending. waren The Das aus Berlin, vor allen Dingen der Gesang von Fabian Fenk. Klingt sehr nach Bodybuild, seiner eigentlichen Band. Dazu das Ganze mit Elektronik angereichert. Der Track Colin vom ihrer EP Speak Your Mind Speak, auch erschienen bei Sinnbus, einem kleinen Feim-Label aus Berlin, welches wir in der ersten Stunde auch schon mal im Programm hatten. So, wir kommen jetzt hier beim Sunday Service zu den Konzerttipps für die kommende Woche. Ich habe wirklich nur drei Sachen für euch im Programm. Es ist ziemlich wenig los gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nächste Woche wieder ein Tick mehr. Aber ich glaube, so langsam kommt auch das Sommerloch auf uns zu, wenn ich das so richtig im Blick habe. Egal. Am Dienstag spielt Apparat Krieg und Frieden auf Kampnagel. Ich habe das letzte Woche schon mal vorgestellt. Ich dachte, das würde irgendwie, ich glaube, Samstag, Sonntag stattfinden. Aber ich habe mich da im Datum getäuscht. Also Sascha Ring mit seinem Apparat-Projekt vertont Krieg und Frieden auf Kampnagel am Dienstag, den 18.06. Wer nochmal reinhören möchte, kann die Sendung von letzter Woche noch gerne nochmal nachhören auf der Homepage unter sundayservice.de. Ansonsten kommen wir zum Mittwoch, den 19. Juni. Dead Can Dance spielt im Stadtpark. Dead Can Dance sind die Band um Lisa Gerard und Brandon Perry, gegründet Anfang der 80er Jahre in Melbourne in Australien und dann relativ schnell dann nach England rübergegangen, nach London, haben ja Musik gemacht, irgendwie zwischen Gothic und Pop und irgendwie, weiß ich nicht, Art Rock vielleicht, bis Ende der 90er Jahre, da gab es ziemlich lange einen Break und jetzt gibt es seit kurzem wieder eine Reformation, auch eine neue Platte, Anastasis heißt die, oder Anastasis, dann wahrscheinlich ausgesprochen, hier kommt wenn sie mit ihrem Track Kiko. Ich blende jetzt hier mal aus, weil dieser Song von Dead Can Dance, Kiko betitelt, geht noch ungefähr so 4 Minuten weiter und dort passiert nicht mehr wirklich so richtig viel. Und ich muss ehrlich sagen, Dead Can Dance haben ihre beste Schaffensphase schon längst hinter sich. Wer sie trotzdem großartig findet, kann sie sich live anschauen. Sie spielen am Mittwoch, den 19.06. im Stadtpark. Am gleichen Tag in der Stadt im Grünspan spielt Charles Bradley vom Tellerwäscher zum Soul-Sänger. Von seinem aktuellen Album Victim of Love hier sein Track Strictly Reserved for You. Reserved for You. Das war Charles Bradley, Unterstützung der Minahan Street Band aus New York. Er hat relativ spät erst Karriere gemacht, hat damals im Kindesalter irgendwie mal Charles Brown live gesehen und von da an irgendwie infiziert gewesen von dieser Art von Musik und immer Zeit seines Lebens irgendwie vor sich hin geträllert wahrscheinlich. Aber erst dann, als er schon über 60 war, 2011, wurde dann sein Debütalbum No Time for Dreaming veröffentlicht. Inzwischen ist er 64 und seine neue Platte ist Victim of Love und er tritt auf im Grünspan am Mittwoch, den 19.06. Nochmal hier ein Track von Charles Bradley. You put the flame on it. You Put the Flame on It. Das war Charles Bradley live zu erleben am Mittwoch, den 19. Juni im Grünspan. Und alle Soul-Brüder und Soul-Schwestern werden ihm sicherlich die gebührende Ehre erweisen. Charles Bradley, auch schon 84 Jahre alt, nämlich fast schon der kleine Bruder in diesem Fall von, wie hieß er noch hier, der Godfather of Soul, ihr wisst, wen ich meine. Am Freitag, den 21.06. sind dann Waxahachie zu Gast im Aalhaus. Waxahachie ist das Projekt von Katie Crutchfield, die kommt aus Alabama, aus den USA, kommt dort eigentlich eher aus der Punk-Szene, hat aber sich dann irgendwann mal so ein bisschen emanzipiert mit Lo-Fi-Songwriting und veröffentlicht Ende des Monats ihr neues Werk. Das wird heißen Cerulean Salt, davon schon mal der Track Coast to Coast. Coast to Coast, das waren Waxahachie vom Album Cerulean Salt. Die Dame hier, Katie Crutchfield, erinnert so ein bisschen gesanglich an Kim Deal, also ein bisschen die Breeders oder auch Tanya Donnelly, so ein bisschen rauszuhören vielleicht als Role Models in diesem Fall. Waxahachie ist gerade ziemlich angesagt. Pitchfork hat das Ganze als Best New Music bezeichnet oder auch der NME hat gesagt, one of the most talented artists at South by Southwest, dieses Musiker-Meeting in Austin, Texas, wo man auftreten muss, um berühmt und bekannt zu werden. Waxahachie tritt nun auf in Hamburg im ganz kleinen Laden und zwar am Freitag, den 21.06. im Aalhaus. Das Ganze dann auch Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Hier nochmal ein Track von ihr, Blue Part 2. You everything you wanted when I can. Das war der Track Blue Part 2 von Waxahachie. Dieser Bandname, der bleibt auf jeden Fall im Kopf und im, ja, den Gehirnwindung drin. Besser als vielleicht alles andere, was man so an Kunstwörtern sich ausdenken kann. Vielleicht ist Waxahachie auch gar kein Kunstwort. Ihr könnt sie fragen, die Dame, die dahinter steckt, Katie Crutchfield. Und zwar am Freitag, den 21.06. spielen Waxahachie im Aalhaus. Und das Ganze ist Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. So viel auch zu den Konzerttipps. Also wirklich nur drei Acts diese Woche. Dead Can Dance, Charles Bradley und Waxahachie. Mehr habe ich zumindest nicht auf meinem Zettel. Wenn ich was übersehen haben sollte, kann das auch ruhig mal passieren. Genauso wie auch mal hier und da vielleicht falsche Termine durchkommen, weil dann vielleicht Daten geändert werden, ich das aber nicht mitbekomme. Und wie gesagt, immer alles ohne Gewähr hier, was die Konzerte betrifft beim Sunday Service. Weiter geht's mit Musik, die schon seit 2-3 Monaten vielleicht draußen ist und die so ein bisschen liegen geblieben ist. Zum Beispiel von Tomorrow's World. Das ist ein Projekt von Jean-Benoît Dunkel, kennt man auch von Air. Und die Musikerin Lou Hayter, die kommt aus England und macht bei dem New Young Pony Club mit. Tomorrow's World heißt auch ihr Debütalbum, welches vor einigen Tagen erschien. Hier kommt ihr Track Life on Earth. We'll be right back. den Sunday Service. Und das gerade eben waren Concrete Knives, eine Fünfer-Kombo, die musikalisch ein bisschen klingt, als ob sie aus Skandinavien kommen würden, aber weit gefehlt. Sie kommen aus Frankreich, machen aber nicht wirklich französisch-lastige Musik. Das war auch diese vielleicht Verwirrung, wenn man diesen Sound hier hört. Die Concrete Knives haben mit Be Your Own King vor kurzem eine ziemlich nette Popplatte veröffentlicht. Bornholmer hieß dieser Song gerade eben, und ich meine, bei Bornholm würde ich auch eher an Dänemark denken als irgendwie an Paris und das, weiß ich nicht, 14. Arrondissement oder sowas. Egal, Poco sind eine Band, die haben, weiß ich nicht, vor 40, 50 Jahren fast ein bisschen den Alternative Country mitgegründet in den USA, haben sich dann lange irgendwie zur Ruhe gelegt, sind jetzt zurück. Damals entstand übrigens aus der Asche der legendären Buffalo Springfield, wo Stephen Stills, Neil Young und Richie Furay mit musizierten. Wer jetzt aktuell bei Poco dabei ist, muss jemand ins Booklet schauen, aber ich glaube, so spannend ist es dann vielleicht auch nicht, außer man ist wirklich Fan von diesen alten Bands. Egal, wir hören einen Song von Poco vom Album All Fired Up. Da heißt dann doch tatsächlich Neil Young. Back in the 60s when we were all hippies with patched up jeans and long, long hair, somebody started a crazy rumor. They were pretty sure they read somewhere. We'd hang out with one another, yeah. Das waren Poco, ganz alte Haudegen aus der ja, Alternative Country Ecke. Der Track Neil Young von ihrem Album All Fired Up. Klaus Dinger ist Mitglied gewesen bei vielen Bands aus Deutschland. Kraftwerk zum Beispiel, da war Schlagzeuger bei Neu, bei La Düsseldorf und hat ab dem Jahr 2000 mit japanischen Musikern und Musikern zusammengearbeitet, mit dem ein Projekt gemacht namens Japandorf. Dann ist Klaus Dinger 2008, glaube ich, verstorben. Und jetzt gibt es aber diese Platte mit seiner Musik, vor kurzem veröffentlicht worden. Und hier der Track Udon von Klaus Dinger und Japandorf. Basis. Sunday Service geht in den Sommerschlussverkauf, obwohl der Sommer noch nicht mal so richtig angefangen hat. Das gerade eben war Sold Out, ein Elektronik-Duo aus Belgien, die vor kurzem mit More eine Platte veröffentlicht haben, die, naja, nicht wirklich die erste Elektronikgarde darstellt auf jeden Fall, aber die auch sicherlich hier und da mal ein paar nette Momente hat, wie den gerade eben gehörten Track Wasabi. Letzter Track hier in der zweiten Stunde kommt von Deptford Goth. Das ist das Ein-Mann-Projekt von einem gewissen, wie heißt er noch gleich? Daniel Woolhouse, glaube ich, genau. Er kommt aus Süd-London und wurde auch schon von zumindest der britischen Presse über den grünen Klee gelobt. So nach dem Motto, so würde es klingen, wenn Dubstep und R&B zusammengehen, obwohl man sowas sicherlich schon von anderen Leuten gehört hätte. Ich finde auch nicht, dass es wirklich stimmt. Auf seinem Album Live After Default ist viel mehr zu hören als nur diese Schnittmenge aus vor allen Dingen Dubstep, welches total überwertet ist, wenn ihr mich fragt. Und naja, egal. Hier kommt Deptford Goth mit dem Track Objects, Objects. Let things show.